zur Wiedervereinigung ist frei. Ich bin redlicherweise nicht in der Lage, jetzt ein Zeitmaß zu nennen. Ich gehe davon aus, dass nach der Wahl am 18. März, das ist ja sehr bald, möglichst rasch, mit der dort gegebenen gesetzlichen und verfassungsmäßigen Frist, die Volkskammer, das Parlament der DDR zusammentritt. Es ist ja zum ersten Mal ein frei gewähltes Parlament, dass hier rasch eine Regierung gewählt und bestellt wird und dass wir dann in die Verhandlungen eintreten. Die Gespräche des Bundeskanzlers und des Bundesaußenministers in Moskau stehen am Anfang dieser Sendung. Wir wollen danach Reaktionen aus Bonn zusammenfassen. Die übrigen Themen im Überblick. Außenministerkonferenz der NATO und des Warschauer Paktes berät im kanadischen Ottawa die jüngste Entwicklung in Europa. Die Grünen in der DDR haben ihren Parteitag in Halle beendet. Nelson Mandela, die Symbolfigur der schwarzen Südafrikaner im Kampf gegen die Apartheid, ist frei. Zum Schluss unsere Kolumne zum Thema Wiedervereinigung und europäische Verantwortung. Es ist das alleinige Recht des deutschen Volkes, die Entscheidung zu treffen, ob es in einem Staate leben will. Diese Zusage gab der sowjetische Generalsekretär Gorbatschow Bundeskanzler Helmut Kohl im Kreml. Dies ist ein guter Tag für Deutschland und ein glücklicher Tag für mich persönlich, erklärte deshalb der Bundeskanzler nach seinen Gesprächen in Moskau. Es ist jetzt alleinige Aufgabe der beiden deutschen Staaten, Fristen und Formen der gewünschten Einheit festzulegen. Über die Ergebnisse dieses Kurzbesuches in Moskau und die sowjetischen Reaktionen darauf informiert nun Hermann Krause. Über das nach Darstellung des Bundeskanzlers historische Ergebnis berichtet die Pravda heute auf der Seite 1. Überschrieben ist der Artikel allerdings mit der eher schlichten Schlagzeile Treffen zwischen Gorbatschow und Kohl. Im Text, den die Nachrichtenagentur TASS verbreitete, heißt es dann, Michael Gorbatschow und der Kanzler stellten fest, dass es jetzt zwischen der UdSSR, der BRD und der DDR keine Unstimmigkeiten darüber gibt, dass die Frage der deutschen Einheit die Deutschen selbst entscheiden müssen. Sie müssen selbst bestimmen, in welcher staatlichen Form, in welchem Zeitabschnitt und in welchem Tempo und zu welchen Bedingungen sie diese Einheit realisieren werden. Eine ähnliche Formulierung benutzte gestern Abend auch Bundeskanzler Helmut Kohl, als er um 22 Uhr Moskauer Zeit mit Außenminister Hans-Dietrich Genscher vor die Presse trat. Generalsekretär Gorbatschow und ich waren uns darüber einig, dass die deutsche Frage eingebettet werden muss in die gesamteuropäische Architektur und in den Gesamtprozess der Ost-West-Beziehungen, sagte der Kanzler. Wir wollen die Frage der unterschiedlichen Bündniszugehörigkeiten in enger Abstimmung auch mit unseren Freunden in Washington, Paris und London sorgfältig beraten. Auf die Frage nach der von sowjetischer Seite mehrfach erhobenen Forderung nach einer Neutralität, sagte Kohl, die Sowjetunion hat unsere Position zur Kenntnis genommen. Bonn hatte stets den Neutralitätsgedanken, den Außenminister Shevardnadze gestern Morgen nach den Gesprächen mit seinem amerikanischen Amtskollegen Baker auf einer Pressekonferenz hier in Moskau noch einmal formulierte, abgelehnt. Bundesaußenminister Genscher ergänzte diesen Punkt dann noch und erklärte, eine Ausdehnung der NATO nach Osten hin sei nicht vorgesehen. Das Verfahren der Einigung müsse im gesamteuropäischen Prozess erfolgen, so Genscher, in Absprache mit der DDR und der Bundesrepublik und den vier Mächten. Die Bundesregierung gehe davon aus, dass bis zur KSZE-Gipfelkonferenz ein Ergebnis auf diesem Gebiet vorliegen wird. Auf die Frage, ob Moskau auch nichts gegen eine baldige Währungsunion einzuwenden habe, betonte Kohl noch einmal, dass die sowjetische Seite die Entscheidung der Deutschen, in einem Staat zu leben, respektiere. Zu den Modalitäten gehöre auch die Vorgehensweise auf wirtschaftlichem Gebiet. In einem TASS-Kommentar war gestern noch der Standpunkt von Oppositionsführer Hans-Jochen Vogel als realistisch bezeichnet worden, der den Bundeskanzler aufgefordert hatte, Garantien für die Nachkriegsgrenzen in Europa bei seinem Besuch in Moskau abzugeben. Zu diesem Thema sagte Kohl, als nächstes gehe es darum, freie Wahlen in der DDR abzuhalten, dann könne man über alles dies reden. Eine konkrete Antwort auf die Frage, ob in einem vereinten Deutschland die Truppen des Warschauer Paktes ebenso wie die Truppen der NATO stationiert bleiben oder welche Sicherheitssysteme man sich vorstellen könne, eine konkrete Antwort gab Kohl nicht. Gegenüber Gorbatschow habe er, der Kanzler, das Bild von den zwei Gleisen, auf denen sich die Entwicklung vollziehe, gebraucht. Jetzt gehe es darum, diese Entwicklung zu koordinieren. In der Pravda werden noch einmal die Besorgnisse der Sowjetunion, das Vergangene könne sich wiederholen, hervorgehoben. Dort heißt es, indem die Deutschen die nationale Frage entscheiden, sollten sie an die Realitäten denken, dass es einen Krieg gegeben hat und dass dieser Krieg sein Erbe hinterlassen hat. Hermann Krause aus Moskau. Als ein historisches Ereignis werten die Regierungsparteien in Bonn den Besuch von Kanzler und Außenminister in Moskau. Im Prinzip nichts Neues, sagt die Opposition. Ute Flögel aus unserem Bonner Studio hat die Reaktionen der Parteien zusammengefasst. Das Bonner Echo auf die Moskau-Reise des Bundeskanzlers ist zwar nicht einhellig, aber die wenigen kritischen Stimmen aus den Reihen der Opposition wirken eher wie parteipolitische Pflichtübungen. SPD und Grüne stellten heute Nachmittag fest, dass der Moskau-Besuch von Bundeskanzler Helmut Kohl keine neuen Ergebnisse gebracht habe. Der SPD-Fraktions- und Parteivorsitzende Hans-Jochen Vogel bemerkte in einer ersten Reaktion, dass die Gespräche keine qualitative Veränderung der deutschen Situation bewirkt hätten. General Michail Gorbatschow habe gegenüber Kohl nur wiederholt, was er wenige Tage zuvor schon DDR-Ministerpräsident Hans Modrow gesagt habe. Ähnlich wie der SPD-Chef reagierten auch die Grünen. Gorbatschows Erklärung entspreche der seit längerem verfolgten Generallinie der sowjetischen Außenpolitik, verlautete aus ihrem Partei- und Fraktionsvorstand. Erleichtert und hocherfreut reagierten dagegen die Vertreter der Koalitionsparteien. Der Vorsitzende der CDU-CSU-Bundestagsfraktion Alfred Dregger äußerte, Helmut Kohl ist heute der bedeutendste Bundeskanzler seit Konrad Adenauer. Das Signal aus dem Kreml sei klar, die Sowjetunion werde sich der staatlichen Einheit Deutschlands nicht entgegenstellen. Nun gelte es, im Zusammenwirken mit den Nachbarstaaten in Ost und West, klug und besonnen, eine europäische Friedensordnung auszuarbeiten. Dreggers Stellvertreter in der Unionsfraktion, Karl-Heinz Hornhus, stellte fest, Kohl werde als Kanzler der deutschen Einheit in die Geschichtsbücher eingehen. Und der CSU-Landesgruppenvorsitzende Wolfgang Bötsch wertete die sowjetische Zusicherung, eine Vereinigung der deutschen Staaten zu respektieren, als Erfolg des Kanzlers. Wenn Gorbatschows Worte Geltung hätten, meinte Bötsch, dann habe Moskau den Schlüssel zur Lösung der deutschen Frage herausgegeben. Auch die stellvertretende FDP-Vorsitzende Irmgard Adam-Schwetzer begrüßte die vom Bundeskanzler Helmut Kohl und Außenminister Hans-Dietrich Genscher erzielten Ergebnisse. Gorbatschows Aussage bedeute einen wichtigen Schritt auf dem Weg zu einem geeinten Deutschland und einem geeinten Europa, erklärte die Staatsministerin im Auswärtigen Amt. CDU-Generalsekretär Volker Rühe sieht durch die Ergebnisse des Moskauer Blitzbesuches nun sämtliche Signale auf dem Weg zur deutschen Einheit auf Grün. Dieses Signal wird aber auch als Botschaft an die Menschen in der DDR gesehen, an ihrer Heimat festzuhalten und sie nicht mehr zu verlassen. Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher ist bereits wenige Stunden nach Rückkehr aus Moskau wieder ins Flugzeug gestiegen, diesmal in die andere Richtung, um in der kanadischen Hauptstadt Ottawa an der ersten gemeinsamen Außenministerkonferenz von NATO und Warschauer Pakt teilzunehmen. Im Mittelpunkt wird, anders als zunächst geplant, die künftige Gestalt Europas und die Frage der deutschen Einheit stehen. Ein Vorbericht zu dieser als Open Skies bezeichneten Konferenz von Joachim Lenz. Als US-Präsident George Bush im Mai 1989 die Idee eines Open Sky Paktes präsentierte, eines für Aufklärungsflugzeuge beider Militärblöcke offenen Himmels, war die erste Reaktion im eigenen Land ein leichtes Gähnen. Was sollte im Zeitalter perfektionierter Satellitenaufklärung das Wiederaufwärmen einer altbackenen Initiative, die einstmals 1955 Präsident Eisenhower vergeblich überdies schon ventiliert hatte? Die NATO-Verbündeten zollten Pflichtbeifall, doch Moskau zeigte sich angetan und begrüßte Open Skies mit Nachdruck. So wurde denn schließlich diese Konferenz im kanadischen Ottawa geboren, die 3 Tage lang auf Außenministerebene und danach 2 weitere Wochen lang auf Expertenebene die Grundlagen schaffen soll für einen noch im April oder Mai in Budapest ins Auge gefassten Vertragsabschluss. Ziel ist die gegenseitige Luftaufklärung mit eigenen unbewaffneten Flugzeugen, ziviler oder militärischer Art, im gesamten Luftraum von NATO und Warschauer Pakt. Ein Reiz des Open Skies-Gedanken liegt darin, dass er auch Staaten ohne eigene Satellitenaufklärung aktiv an vertrauensbildender Luftaufklärung beteiligt. Innerhalb des Open Skies-Regimes könnten alle 3 derzeit angestrebten Abrüstungsabkommen überwacht werden. Die konventionelle Streitkräftereduzierung in Europa, die strategische Abrüstung der Supermächte und deren Ächtung von Chemiewaffen. Es schließt Europa, das ganze Territorium der Sowjetunion, die USA und Kanada ein. Dass sich aus diesem Anlass die 23 Außenminister aus NATO und Warschauer Pakt in Ottawa an einen runden Tisch setzen, ist ein Ereignis, dem nur deswegen historische Dimensionen nicht mehr beigemessen werden, weil die Entwicklungen in Europa sich überschlagen. So ist die amerikanische Konferenzidee von Frankreichs Außenminister Dumas kritisiert worden, für den sie ein Indiz ist für Washingtons Verharren in einem sicherheitspolitischen Blöcke-Denken, das durch die gegenwärtige Entwicklung überholt worden sei. Nicht nur NATO und Warschauer Pakt hätten an den Open Skies-Tisch geladen werden sollen, sondern auch die 12 KSZE-Staaten außerhalb der Sicherheitsbündnisse. Immerhin wird die Möglichkeit, in ein Open Skies-Regime später auch die anderen Unterzeichner der KSZE-Schlussakte einzubeziehen, nicht ausgeschlossen. Der aktuelle und eigentliche Wert dieser Außenministerkonferenz liegt aber mittlerweile in ihrem Zeitpunkt. Bietet sich doch nun in Ottawa einige Tage für die anwesenden Außenminister eine Fülle von Gelegenheiten zu gerade in diesen Tagen hochwillkommenen Fühlungnahmen, Sondierungen, Austauschen über die drängende Frage, wie Europas neue Ordnung gefunden, freundlich begleitet und stabilisiert werden kann, ohne dass daraus für irgendjemanden eine Bedrohung eigener Sicherheitsinteressen wird. Insbesondere angesichts der sich abzeichnenden Entwicklungen zur deutschen Einheit. Die Außenminister werden erkunden können, worauf sie sich einstellen sollen, wenn es zum Jahresende gilt, in einem KSZE-Sondergipfel die Grundrisse der künftigen Architektur Europas einverständlich festzulegen. Je mehr sich der Eindruck verstärkt, dass der Zug zur deutschen Einheit nicht aufzuhalten ist und an den zunächst vorgesehenen Stationen Vertragsgemeinschaft und konföderative Strukturen gar nicht mehr halten wird, desto häufiger melden sich Stimmen, die besorgt auf Gefahren aufmerksam machen, die von einem mächtigen und immer mächtiger werdenden vereinten Deutschland ausgehen könnten. Die Frage, welchen Kontrollen ein vereintes Deutschland zu unterliegen habe, rückt in den Vordergrund. Der Gedanke, dass Kontrollen für alle an einer Sicherheitsgemeinschaft beteiligten Staaten die gleichen sein sollten, spielt keine vorrangige Rolle. Deutschland gilt als potenziell gefährlich, die Erinnerung an Hitlers Eroberungsgelüste und Aktionen ist lebendig und wird lebendig gehalten. Nun liegt es zweifellos im deutschen Interesse, alle Nachbarn und den Rest der Welt davon zu überzeugen, dass ein vereintes Deutschland ein positiver Beitrag zur gesamteuropäischen Einigung und für niemanden eine Gefahr ist. Bundesaußenminister Genschers Vorschlag, das Vereinigte Deutschland solle Mitglied der NATO sein, der militärische Mitgliedschaftsstatus solle sich aber auf das Gebiet der heutigen Bundesrepublik beschränken, hat viel internationale Zustimmung gefunden. Es muss sich erweisen, ob das sowjetische Nein so kategorisch bleibt, wie es heute klingt. Der Grundgedanke ist, besser ein in der NATO kontrolliertes Deutschland als ein unkontrolliertes neutrales. Der frühere amerikanische Außenminister Kissinger glaubt, ein eigenständiges, vereintes Deutschland würde innerhalb kürzester Zeit den Status einer militärischen Supermacht erreichen. Ein Deutschland jedoch, das Teil der NATO wäre, würde unter einem Rüstungskontrollschirm von Verbündeten ruhen, die eifrig darauf bedacht wären, dass Deutschland die beschlossenen Beschränkungen auch einhält. Kissinger verkennt, dass der Aufbau einer militärischen Supermacht bei Wegfall der Bedrohung in Deutschland innenpolitisch unmöglich wäre. Wichtiger ist, dass er die Kontrollfunktion der NATO so stark betont. Eine solche Funktion gegenüber der Bundesrepublik hat die NATO freilich schon immer gehabt. Sie sollte die Sowjets in Schach halten und die Deutschen unter Aufsicht halten. Da die erste Aufgabe so überzeugend gelungen ist, tritt die zweite nun deutlicher hervor. Sie gewinnt zugleich Bedeutung als das nächstliegende taugliche Mittel, diejenigen zu beruhigen, die sich Sorgen wegen der von einem vereinten Deutschland möglicherweise ausgehenden Gefahren machen. Das andere Mittel, die Einbindung Deutschlands in ein neu zu konstruierendes europäisches Sicherheitssystem, das die Blöcke übergreift und dann ablöst, ist ein Vorhaben auf längere Sicht, das sich nicht so rasch verwirklichen ließe. Zudem, die NATO ist ihrer Aufgabe voll gerecht geworden, der Warschauer Pakt zerfällt. Ist das ein guter Grund, auch noch die NATO aufzulösen? Man kann freilich auch argumentieren, sie sei gerade dadurch überholt, dass sie ihre Aufgabe erfüllt hat. Dann verlöre man freilich auch die Funktion der NATO als Kontrollinstanz für Deutschland. Der Hinweis auf diese Funktion ist freilich nicht geeignet, alle Besorgten zu beruhigen. In der New York Times fragt der Kolumnist Rosenthal, ob denn wirklich jemand den Unfug glaube, dass sich die Deutschen, wenn sie in 10 oder 12 Jahren auf politische oder wirtschaftliche Expansion ausseien, darein fügen werden, in einem überholten Bündnis verankert zu sein oder sich zurückhalten zu lassen durch die Wirtschaft westlicher Länder, die ihrerseits dann von dem neu geeinten Reich wirtschaftlich abhängig sein werden. Einen Ausweg weiß freilich auch Rosenthal nicht. Das hängt mit einer Erscheinung zusammen, die der britische Historiker Robert O'Neill wie folgt beschreibt. Der am schwersten wiegende Aspekt der deutschen Wiedervereinigung ist, dass wir anderen gar nicht viel tun können. Wir sind in der Hand der führenden Leute der beiden Deutschlands und diese sind größtenteils in der Hand ihres Volkes. Hinzuzufügen ist, dass die führenden Leute Deutschlands ein sehr waches und klares Verständnis dafür haben, welche Besorgnisse zu berücksichtigen und zu zerstreuen sind. Die Sozialdemokraten, die zunächst daran gegangen waren, systematisch die Verringerung der alliierten Vorbehaltsrechte zu fordern, haben dies zurückgestellt, offenbar um nicht die Zweifel an der Bereitschaft der Deutschen, sich kontrollieren zu lassen, zu stärken. Die Frage, ob es in einem vereinten Deutschland Besatzungsrechte überhaupt noch geben kann, ist damit nicht vom Tisch. Der Status ausländischer Truppen in Deutschland, auch der der alliierten Garnisonen in Berlin, wird neu überdacht werden müssen. Die Opposition in Bonn sieht in den Ergebnissen von Kohls Moskau-Besuch keine qualitative Veränderung der deutschen Situation. Die Meldungen im Einzelnen. Nach mehr als 27 Jahren Haft ist der südafrikanische Schwarzenführer Nelson Mandela am Nachmittag freigelassen worden. Der 71-jährige Mitbegründer der Widerstandsbewegung Afrikanischer Nationalkongress verließ am Nachmittag das Gefängnis in Paarl bei Kapstadt. Vor der Haftanstalt hatte sich eine große Menschenmenge versammelt, die Mandela begeistert begrüßte. Jubelnde Menschen sandten auf die Straßen in Richtung Kapstadt. Dort wollte Mandela auf einer Kundgebung sprechen. Mehrere 10.000 Personen warteten dort auf die erste Rede des ANC-Führers nach seiner Begnadigung. Am Rande der Demonstration kam es unterdessen zu Zwischenfällen. Polizisten schossen nach Agenturberichten mit Schrotgewehren in die Menge, nachdem sie mit Flaschen beworfen worden waren. Einer der Organisatoren der Veranstaltung erklärte, die Kundgebung werde auf ein offenes Gelände verlegt, da der ursprünglich vorgesehene Platz zu klein sei. Im Nachbarland Sambia begrüßte der ANC den Schritt der südafrikanischen Regierung. Mit ihm sei man einem für Verhandlungen günstigen Klima näher gekommen. Mandela war 1962 verhaftet und 2 Jahre später wegen seiner Entscheidung zu lebenslänglicher Haft verurteilt worden, den bewaffneten Kampf gegen das Apartheid-Regime in Südafrika zu führen. Bundeskanzler Kohl sieht in den Ergebnissen seiner Gespräche mit dem sowjetischen Staats- und Parteichef Gorbatschow auch ein wichtiges Zeichen für die Übersiedlungswilligen in der DDR. Das Signal von Moskau bedeutet, dass jeder Mann in der DDR nun erkenne, dass es zur Einheit Deutschlands komme, sagte Kohl heute im Deutschlandfunk. Als zentrales Ergebnis seiner Unterredungen nannte Kohl, dass der Weg zur Vereinigung beider deutscher Staaten frei sei. Er rechne mit baldigen Verhandlungen darüber mit der neuen DDR-Regierung nach der Volkskammerwahl am 18. März. Schon beim Besuch von Ministerpräsident Modrow am Dienstag in Bonn werde man über eine Währungsunion und Wirtschaftsgemeinschaft sprechen. Die Lage im anderen deutschen Staat habe sich dramatisch verschlechtert und man müsse alles tun, um ein weiteres Ausbluten zu verhindern. Entschieden wandte sich Kohl dagegen, bei einer Vereinigung Deutschlands von einem Anschluss der DDR an die Bundesrepublik zu sprechen. Dieses Wort sei unter jedem Gesichtspunkt falsch, sagte der Kanzler heute in einem Interview des zweiten deutschen Fernsehens. Er plädierte dafür, in einem vereinigten Deutschland das zu übernehmen, was sich auf beiden Seiten bewährt habe. Die Frage der Mitgliedschaft eines vereinigten Deutschlands in der NATO ist nach den Worten von Bundesaußenminister Genscher mit der Sowjetunion noch nicht abschließend geklärt. Die UdSSR sehe verschiedene Möglichkeiten, die ihren Sicherheitsinteressen bei einer deutschen Einigung Rechnung getragen werden könne, sagte Genscher heute nach seiner Rückkehr von den Moskauer Gesprächen in der ARD-Sendung Presseclub. Die Haltung der Bundesregierung, die einen neutralen Status für Deutschland ablehne, werde dabei sicherlich von der sowjetischen Seite bedacht. Der Moskau-Besuch Kohls hat nach Ansicht der Sozialdemokraten eine qualitative Veränderung der deutschen Situation nicht gebracht. Generalsekretär Gorbatschow habe dem Kanzler gegenüber nur wiederholt, was er wenige Tage zuvor bereits DDR-Ministerpräsident Modrow gesagt habe, nämlich dass es Sache der Deutschen sei, über ihre Einheit zu entscheiden, erklärte SPD-Chef Vogel heute in Bonn. Wichtige Fragen zur Ausgestaltung der europäischen Friedensordnung und zur Rolle eines vereinten Deutschlands darin seien offen geblieben. Die Einschätzung der Ergebnisse durch Kohl als historisch nannte Vogel eine rhetorische Übertreibung, die nicht frei von Selbstüberschätzung sei. Der Bundesvorstand der Grünen in Bonn erklärte, Kohl habe in Moskau nur Früchte geerntet, die er nicht gesät habe. Das Ergebnis des Treffens entspreche der Generallinie der sowjetischen Außenpolitik. Guten Abend, verehrte Zuschauer, ich begrüße Sie zur Heute-Sendung. Der schwarze südafrikanische Bürgerrechtler Nelson Mandela ist frei. Die Symbolfigur der Schwarzen im Kampf gegen die Rassentrennung war mehr als 27 Jahre im Gefängnis. Das südafrikanische Fernsehen übertrug die Freilassung direkt. Das ist der Augenblick, auf den die Welt gewartet hat, sagte der Reporter. Bis vor wenigen Tagen war es noch unter Strafe verboten, auch nur ein einziges Bild von Mandela zu zeigen. Um 16.15 Uhr war es soweit. Ein historischer Augenblick für viele. Zu Fuß verließ der 71-jährige Nelson Mandela das Victor Verster-Gefängnis in Paarl bei Kapstadt. Erhobenen Hauptes, ernst zunächst, dann ein erster Gruß mit der gestreckten Faust. Macht heißt das. Und dafür, dass die schwarze Mehrheit in Südafrika an der Macht beteiligt wird, nach demokratischen Regeln, ohne Vorrechte für die weiße Minderheit, überhaupt ohne jedes Gruppendenken, dafür hat Mandela immer gekämpft und die lange Inhaftierung von insgesamt 27 Jahren auf sich genommen. Auch die Trennung von seiner Familie, seiner Frau Winnie. Dann Fahrt entlang einer Menschenkette, die vor Begeisterung überschäumt, von Paarl 60 Kilometer weiter nach Kapstadt, für die Weißen die Mutterstadt in Südafrika. Dort auf dem großen Paradeplatz vor dem Bürgerzentrum war zu dieser Zeit die Menschenmenge bereits so groß, dass Mandelas Konvoi erst einmal nicht mehr durchkam. Schätzungen gehen bis zu 250.000. Gerüste stürzten ein, es gab Verletzte, die Polizei feuerte Tränengas, die Menge antwortete mit einem Hagel von Getränkedosen. So schwer Mandelas Durchkommen durch diese Massen war, so schwer durfte es sein, schnell deren Wunsch nach einer völligen Abschaffung der Apartheid in Südafrika mitzubewirken. Winnie Mandela hatte am Morgen noch erklärt, es sei bedauerlich, dass ihr Mann nun in die gleiche Apartheid-Situation entlassen werde, gegen die er immer gekämpft habe. Mandela selbst sagte in einem Interview, es bleibe noch viel zu tun, aber der Anfang vom Ende des Befreiungskampfs des ANC sei nun in Sicht. Er spricht von Versöhnung und dazu will und könnte er nach seiner Freilassung jetzt beitragen. Bundeskanzler Kohl hat sich entschieden dagegen gewandt, bei der Vereinigung Deutschlands von einem bloßen Anschluss der DDR an die Bundesrepublik zu sprechen. Auf dem Rückflug von Moskau nach Bonn sagte er für die ZDF-Sendung Bonn direkt, in einem vereinten Deutschland solle das übernommen werden, was sich in beiden Staaten bewährt habe. Es könne eine neue Verfassung geschaffen werden, die sich weitgehend auf das Grundgesetz stütze, aber auch Erfahrungen der DDR berücksichtige. Der Bundeskanzler wollte nicht ausschließen, dass die Bundestagswahlen im Dezember zur ersten gesamtdeutschen Wahl werden. Optimistisch äußerte sich Kohl über konkrete Maßnahmen in der Frage der deutschen Bündniszugehörigkeit. Unser Ziel ist, dass jetzt die beiden deutschen Staaten und die vier Mächte, das ist die Vereinigten Staaten, das ist Großbritannien, das ist Frankreich und die Sowjetunion, gemeinsame Gespräche führen, keine Vier-Mächte-Konferenz, sondern unter gleichgewichtigen Partnern. Und dass wir dann das alles einmal mit Ruhe betrachten, auch in den beiden Paktsystemen, den Warschauer Pakt der NATO. Wir sind Teil der NATO, wir werden auch sicherlich Teil der NATO bleiben. Wir werden auf gar keinen Fall eine Neutralisierung Deutschlands hinnehmen. Das ist auch, glaube ich, kein Thema mehr, auch in Moskau nicht. Das war ziemlich deutlich in unseren Gesprächen. Und wir müssen jetzt auch im Rahmen des Abrüstungsprozesses praktikable Lösungen finden. Der Bundeskanzler und Außenminister Genscher hatten ihren Aufenthalt in Moskau am Morgen beendet. Bei dem kurzfristig angesetzten Besuch hatte der sowjetische Staats- und Parteichef Gorbatschow zugesichert, den Deutschen beim Prozess der Vereinigung freie Hand zu lassen. Kohl hatte in Moskau von einem historischen Ereignis gesprochen, für das er dem Kremlführer ausdrücklich dankte. Eine große Kiste Krimsekt stand bereit für den Rückflug von Moskau nach Bonn. Ein unübersehbarer Hinweis auf die Zufriedenheit des Bundeskanzlers nach den Gesprächen im Kreml. Es war ein Abschied ohne Protokoll, heute Morgen auf dem Flughafen Vnukovo, unspektakulär, ganz so, als wäre gerade einer von vielen Arbeitsbesuchen beendet worden. Außenminister Schewardnadze begleitet die Delegation der Bundesregierung zu der Luftwaffenmaschine, die nur 20 Stunden in Moskau warten musste. In einer offiziellen Mitteilung, verbreitet von der Nachrichtenagentur TASS, hatte die sowjetische Führung ihr Einverständnis zur deutschen Einigung bestätigt und dabei ein ausgeglichenes Vorgehen gefordert. Hervorgehoben wurde das Vertrauen, das zwischen dem Generalsekretär und dem Bundeskanzler bestehe. Vor Korrespondenten in Moskau hatte Kohl noch spät am Samstagabend seine Einschätzung der Verhandlungsergebnisse dargelegt, in einer bewegten, gefühlsbetonten Erklärung. Ich habe heute Abend an alle Deutschen eine einzige Botschaft zu übermitteln. Generalsekretär Gorbatschow und ich stimmen darin überein, dass es das alleinige Recht des deutschen Volkes ist, die Entscheidung zu treffen, ob es in einem Staat zusammenleben will. Wir müssen die berechtigten Interessen unserer Nachbarn und unserer Freunde und Partner in Europa und in der Welt berücksichtigen. Über die Bündniszugehörigkeit soll auch mit den USA, Frankreich und England beraten werden. Die Fragen der Sicherheit, das hatten Gorbatschow und Kohl hervorgehoben, haben eine besondere Bedeutung. Wir wollen ja nicht den Abrüstungsprozess dadurch gefährden, sondern im Gegenteil. Von Deutschland muss Frieden ausgehen. Das muss die Parole der Zukunft sein. Nach Einschätzung des SPD-Vorsitzenden Vogel hat die Reise von Kohl und Genscher keine Veränderung der deutschen Situation gebracht. In Bonn sagte Vogel, der sowjetische Staats- und Parteichef Gorbatschow habe gegenüber dem Bundeskanzler das wiederholt, was er kurz zuvor DDR-Ministerpräsident Modrow erklärt habe. Wichtige Fragen, beispielsweise nach der Rolle eines vereinten Deutschlands bei der Ausgestaltung einer europäischen Friedensordnung, seien offen geblieben. Union und FDP dagegen begrüßten die Ergebnisse des Moskau-Besuchs. Zum Besuch in Moskau ein Kommentar von Wolfgang Herles. Michail Gorbatschow hat die zerfallende DDR aus seinem Machtbereich entlassen. Das bedeutet, Moskau nimmt es hin, dass zuerst die deutsche Einheit kommt und erst danach die Fragen der europäischen Sicherheit beantwortet werden. Damit hatte Kohl in Moskau nicht unbedingt gerechnet. Gorbatschow akzeptiert also, dass auch ganz Deutschland vorerst der NATO angehört. Weil es auch in Zukunft Atomwaffen geben wird, wäre es gefährlich und naiv, wenn die Deutschen glaubten, sie kämen ohne das nukleare Schutzschild der Amerikaner aus. Zugleich müssen die sowjetischen Interessen respektiert werden. Für das System einer neuen militärischen Balance aber macht Moskau keine Vorgaben mehr. Und wichtig ist auch, dass nicht über die Köpfe der Deutschen hinweg entschieden wird, dass sie mit den Siegermächten des Zweiten Weltkriegs am Tisch sitzen. Gorbatschow zahlt diesen Preis, weil er sein riesiges asiatisch-europäisches Reich dem Westen öffnen will. Auf diesem Weg benötigt er ein wirtschaftlich starkes Deutschland als Brücke. Gelänge es ihm, Anschluss zu finden an Europa, hätte er mehr gewonnen als verloren. Und der Westen? Die Angst vor einem stärkeren, unabhängigeren Deutschland jetzt können die Freunde selbst bezwingen. Und wie? Indem sie die Deutschen umarmen, dass es ihnen schier den Atem nimmt. Das heißt, mit einem raschen und entschiedenen Zusammenwachsen der europäischen Staaten, damit zusammenwächst, was zusammengehört. Nationalistisches Denken hat in diesem Jahrhundert zwei Weltkriege entfesselt. In der Stunde hochfliegender Nationalgefühle gilt es deshalb nicht zu vergessen, dass Deutschland nur ein Zwischenstadium sein soll, auf dem Weg zu den Vereinigten Staaten von Europa. Nach Meinung der DDR-Regierung hat der Moskau-Besuch von Bundeskanzler Kohl und Außenminister Genscher nichts Neues in der Frage der deutschen Einigung gebracht. Aus Ost-Berlin Dieter Kronzucker. Es gibt noch keine offizielle Stellungnahme aus dem Ministerrat. Aber nach eines langen Tagesreise durch die Informationsbüros der Parteien stellt sich doch eine gewisse Ratlosigkeit heraus. Kann es sein, dass Herr Gorbatschow noch vor kurzer Zeit mit Herrn Modrow einer Meinung war, was den neutralen Status eines Vereinigten Deutschland angeht, und dass Herr Gorbatschow jetzt Herrn Kohl etwas anderes in Aussicht gestellt hat? Und mit welchem Angebot, mit welchen Erwartungen kann Herr Modrow nächste Woche nach Bonn reisen? Im Ministerrat sind ja inzwischen fast alle politischen Kräfte der DDR versammelt. Und da gibt es einen kleinsten gemeinsamen Nenner, nämlich, dass man sich gegen eine bedingungslose Übernahme der DDR durch die Bundesrepublik Deutschland sträubt. Dazu zwei Parteimeinungen. Im früheren Gebäude der SED-Parteischule Ost-Berlin tagte heute der SPD-Vorstand. Ich begrüße natürlich diesen Besuch. Er ist wichtig im Rahmen der europäischen Verständigung. Wenn er denkt, dass er das für seinen Wahlkampf besonders benutzen kann, so irrt er sich an dieser Stelle. Ich muss auch Herrn Kohl auffordern, den Sorgen seiner westlichen Nachbarn nachzukommen und Kontakt zu suchen mit den westlichen Alliierten in dieser Frage. Er muss aufhören, die deutsche Einheit als seine eigene Privatangelegenheit zu betrachten. Und der Vorsitzende der Ost-CDU zum angeblich bevorstehenden Kollaps der DDR. Ich kann dazu nur so viel sagen, dass wir am Donnerstag Ministerratssitzung hatten und dort die Schwierigkeiten, die gegenwärtig bestehen, wohl besprochen haben, aber keine aktuellen und zwingenden Hinweise auf einen sogenannten Kollaps gibt. Im Gegenteil, es gab Aussagen dahingehend, dass sehr wohl die organisatorische Seite bis zum 18.03., bis zum Tag der Wahl, abgesichert werden kann. Im Falle der Deutschen Vereinigung ist Berlins regierender Bürgermeister Momper dafür, dass Besserverdienende eine Ergänzungsabgabe zahlen. Der Illustrierten Bunte sagte der SPD-Politiker, durch einen Zusammenschluss beider deutscher Staaten werde ein Lastenausgleich erforderlich, dessen Höhe unsere Vorstellungskraft heute noch übersteige. Bei einem Vulkanausbruch im Osten der indonesischen Insel Java sind mindestens 15 Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 50 wurden verletzt. Tausende mussten evakuiert werden. Die meisten Schäden entstanden bei Erdrutschen. Beim letzten Vulkanausbruch auf Java 1966 waren 25 Dörfer zerstört worden und 280 Menschen ums Leben gekommen. Meine Damen und Herren, nach mehr als 27 Jahren Haft ist Nelson Mandela, die Symbolfigur des schwarzen Widerstands gegen die Apartheid, heute freigelassen worden. Von seinen Anhängern stürmisch gefeiert, verließ Mandela sein Gefängnis mehr als 60 Kilometer von Kapstadt entfernt, um dann in der Stadt vor Zehntausenden zu sprechen. Das Victor-Westerre-Gefängnis heute Nachmittag, rund 50 Kilometer von Kapstadt entfernt. Nach 28 Jahren Haft kommt jener Mann aus dem Gefängnis, der die Zukunft Südafrikas entscheidend mitgestalten wird. Nelson Mandela, begleitet von seiner Frau Winnie, ist frei. Bis vor kurzem wusste niemand, wie er aussieht. Fotos von ihm durften nicht veröffentlicht werden. Heute aber wurde seine Freilassung sogar vom südafrikanischen Fernsehen übertragen. Vor wenigen Wochen wäre das noch unvorstellbar gewesen. Das Fernsehen, aber auch die Regierung, behandelte ihn nun zum ersten Mal wie einen Staatsmann. Und dazu gehört auch die Polizeieskorte, die ihm auf der Fahrt vom Gefängnis in das Zentrum von Kapstadt vorausfuhr, wo schon seit dem Morgen sich Tausende warteten. Ursprünglich wollte Nelson Mandela direkt von Kapstadt nach Johannesburg fliegen. Doch besonders die schwarze Bevölkerung Kapstadts wollte ihn sehen. Ihn, den sie den Vater der Nation nennen. Kapstadt, das ist ohne Frage der Anfang eines Triumphzugs von Mandela durch ganz Südafrika. Doch während sie auf ihn warteten, kam es dann doch zu spontanen Plünderungen in Geschäften und Auseinandersetzungen mit der Polizei, bei der der alte, lange gehegte Hass der Apartheidsgesellschaft wieder ausbrach. Es gab Verletzte und es dauerte immer noch Stunden, bis er kam. Gegen 19 Uhr erschien Mandela schließlich auf dem Balkon des Rathauses von Kapstadt. Aber selbst dann war die Menge nicht zu beruhigen. Zum Zeitpunkt des Tagesschau-Satelliten nach Hamburg sang die Menge schließlich Gott segne Afrika. Und sie sangen es für Mandela, indem sie den künftigen Staatspräsidenten sehen. In seiner Rede dankte Mandela zuerst allen, die sich im Kampf gegen die Apartheid engagiert hatten. Jenen verdanke er seine Freiheit. To the many religious communities who carried the campaign for justice forward, when the organizations of our people. Nach seinen Worten wird der bewaffnete Kampf gegen die südafrikanische Regierung weitergehen. Wir haben keine andere Wahl, so Mandela wörtlich. Die Voraussetzungen, die zur Gründung der Kampforganisation ANC des Afrikanischen Nationalkongresses geführt hätten, bestünden noch weiter. Weltweit ist die Freilassung des schwarzen Führers begrüßt worden. Die EG-Kommission in Brüssel erklärte, sie sehe darin ein Zeichen des guten Willens des südafrikanischen Präsidenten de Klerk. Allerdings verhindere der Ausnahmezustand in Südafrika noch immer die Wiederherstellung guter Beziehungen. Der britische Außenminister Hurd meinte, es gebe nun keinen Grund mehr, die Sanktionen der EG gegenüber Südafrika aufrechtzuerhalten. Bundesaußenminister Genscher schrieb in einer Botschaft an Mandela, Bonn werde weiter auf den Beginn des unerlässlichen Dialogs zwischen den Volksgruppen in Südafrika drängen. Bundeskanzler Kohl sieht in den Ergebnissen der Gespräche in Moskau auch ein wichtiges Signal für die Übersiedlungswilligen in der DDR. Jedermann dort könne nun sehen, erklärte er im Deutschlandfunk, dass die Einheit komme. Verhandlungen darüber mit Ost-Berlin sollten gleich nach der Volkskammerwahl Mitte März beginnen. Kohl und Außenminister Genscher kehrten heute nach Bonn zurück. Beide rechnen mit der Vereinigung der beiden deutschen Staaten noch in diesem Jahr. Mit dem Bundeskanzler und dem Außenminister sprach Renate Bütow. Herr Bundeskanzler, Sie haben von einem historischen Tag gesprochen. Warum? Nun, wenn das kein historischer Tag ist, dann frage ich mich, wann gibt es einen historischen Tag für die Deutschen? Wir haben praktisch jetzt auch mit der Sowjetunion grünes Licht für die Einheit unseres Vaterlandes verabredet. Heißt das, dass die Sowjetunion keine Bedingungen an eine Vereinigung geknüpft hat? Was heißt schon Bedingungen? Die Sowjetunion hat klar erklärt, dass es eine Sache der Deutschen ist. Der Deutschen in der DDR und der Deutschen in der Bundesrepublik, dass sie die Einheit herbeiführen. Sie hat keine Bedingungen geknüpft daran, wann das sein wird und in welcher Form sich das vollzieht. Die Sowjetunion, wie alle unsere Nachbarn und Partner, wollen natürlich, und haben sie auch recht, erreichen, dass das europäische Sicherheitssystem durch die Entwicklung mitten in Europa und Deutschland nicht gestört wird. Und deswegen werden wir mit unseren sowjetischen Partnern, mit unseren amerikanischen Freunden, französischen Freunden in Großbritannien die notwendigen Gespräche führen. Aber das führt zu einem vernünftigen Ergebnis. Wir müssen die Sicherheitssysteme zwischen NATO und Warschauer Pakt miteinander in eine gewisse Übereinstimmung bringen. Die Sache ist in einer sehr guten Entwicklung. Kann sich denn die Sowjetunion ein vereintes Deutschland in der NATO vorstellen? Ja, natürlich. Es ist doch gestern alles gesagt worden. Herr Außenminister, sind Sie zufrieden mit den Gesprächen? Ich bin sehr glücklich darüber, was wir erreichen konnten für die Deutschen in der DDR und bei uns. Der Kanzler hat von einem historischen Tag gesprochen. Heißt das, dass die Sowjetunion gar keine Bedingungen geknüpft hat an die Vereinigung? Die Sowjetunion wird wie andere auch ihre Rechte natürlich geltend machen. Das ändert nichts daran, dass es wirklich ein historischer Tag ist für Europa und auch für unser Volk. Der Einschätzung als historisches Ereignis hat der SPD-Vorsitzende Vogel widersprochen. Es gäbe keine qualitative Veränderung der deutschen Situation. Staats- und Parteichef Gorbatschow habe nur wiederholt, was er zuvor schon DDR-Ministerpräsident Modrow erklärt habe. In diesem Sinne äußerte sich auch Ost-Berlin. Für eine eindeutige Bewertung sei es aber noch zu früh, weil Einzelheiten bisher nicht bekannt seien. Über die Reaktionen in Moskau und bei den NATO-Verbündeten berichten unsere Korrespondenten. Als historisch wird das Ergebnis der Moskauer Gespräche hier nicht bezeichnet. Einer offiziellen sowjetischen Mitteilung kann man vielmehr entnehmen, dass Gorbatschow nun eben auch der bundesdeutschen Seite das gesagt hat, was er DDR-Ministerpräsident Modrow vor kurzem mitgeteilt hatte. Damit seien beide deutsche Seiten nun voll im Bilde über die sowjetische Position. Weiter heißt es, die deutsche Frage ist nur mit Rücksicht auf die Sicherheitsinteressen der anderen Staaten zu lösen. Und es ist bereits von Konferenzen die Rede, an denen die beiden deutschen Staaten, aber eben auch die vier Siegermächte teilnehmen sollen. Die Sowjetunion ist zum Thema deutsche Frage in einer Zwickmühle. Auf der einen Seite stehen ihre Sicherheitsinteressen. Auf der anderen Seite beginnt dieses Land gerade damit, demokratische Prinzipien einzuführen. Und von daher kann die Sowjetunion gar nicht anders, als den Deutschen ein Selbstbestimmungsrecht zuzubilligen. Oder sie wird unglaubwürdig. Amerika begrüßt das Ergebnis von Moskau mit wohlwollender Vorsicht und prüft vor allen Dingen zurzeit, ob der Kohl-Vorschlag, den Gorbatschow offenbar akzeptiert hat, das weitere Vorgehen in einer Konferenz der sechs also zwischen den vier Siegermächten des Zweiten Weltkriegs, der DDR und der Bundesrepublik auszuhandeln, auch in amerikanischem Interesse liegt. In den letzten 10 Tagen ist Außenminister Baker auf europäische Positionen eingeschwenkt. Ja zu einer KSZE-Gipfelkonferenz noch in diesem Jahr. Ja zu dem Gedankenspiel, ein wiedervereinigtes Deutschland könne assoziiertes Mitglied in der NATO werden. Und natürlich ja zu der Genscher Idee, das NATO-Gebiet dürfe nach der deutschen Einheit keinesfalls auf das Territorium der heutigen DDR ausgedehnt werden. Die Ankündigung einer Konferenz der Alliierten mit den beiden deutschen Staaten ist für Paris ganz sicherlich das wichtigste Ergebnis zum Abschluss des Moskau-Besuchs. Die französische Sorge, dass die Einigung unkontrolliert und mit deutsch-deutscher Eigendynamik erfolgt, ist somit gelindert. Paris kann sich durch die Moskauer Resultate eigentlich nur bestätigt fühlen. Denn Außenminister Dumas hat vor 2 Tagen in einem Interview die französische Position zur deutschen Frage dargelegt und gesagt, dass Neutralität für Frankreich unakzeptabel sei, weil so ein Machtvakuum in Mitteleuropa entstünde. Der Einigungsprozess sei eine Sache der Deutschen, in den sich die Franzosen nicht einmischen würden, solange der Rahmen der Verantwortlichkeit der Alliierten gewahrt bleibt. Dies scheint garantiert. So geht Frankreich weiter mit auf dem Weg zu einem Deutschland, auf den es sehr spät eingeschwenkt ist. Denn lange hat man sich auf Gorbatschow als Einigungsgegner verlassen. In London wurden heute Freudentänze aufgeführt, weil Nelson Mandela entlassen wurde. Die Zukunft Südafrikas beherrschte die Medien. In den Schlagzeilen der Sonntagszeitungen ist das Neueste zur deutschen Wiedervereinigung entsprechend zur Seite gerückt worden. Dabei hat Margaret Thatcher gestern auf einem Parteikongress erklärt, dass eine deutsche Wiedervereinigung erst von den 35 Staaten gebilligt werden müsste, die seinerzeit die Vereinbarungen von Helsinki unterzeichnet haben. Die nächste Helsinki-Konferenz findet im Herbst statt. Margaret Thatcher zieht die Bremsen an. Immer häufiger wird in der britischen Presse befürchtet, dass die britische Diplomatie bei den Ereignissen in Deutschland hinterherhinkt. Aber es wäre gefährlich, deshalb in Deutschland den britischen Einfluss zu unterschätzen. Denn Margaret Thatcher deutete gestern an, dass sie versuchen wolle, das Tempo des deutschen Einigungsprozesses zusammen mit Frankreich unter Kontrolle zu bekommen. Handhabe dazu böte das Vier-Mächte-Abkommen. Nach Konservativen und Linken haben sich jetzt auch die Liberalen in der DDR zu einem Wahlbündnis zusammengeschlossen. Statt Kischinjow beteiligten sich nach Agenturberichten mindestens 50.000 Menschen an einer Demonstration für die größere Autonomie ihrer Sowjetrepublik. Washington. NATO-Generalsekretär Wörner hat sich dafür ausgesprochen, dass auch ein vereinigtes Deutschland Mitglied des westlichen Verteidigungsbündnisses bleibt. Nach seinen Gesprächen mit dem amerikanischen Präsidenten Bush sagte Wörner, die Sicherheitsbedürfnisse der Sowjetunion könnten dabei berücksichtigt werden. Er schloss sich dem Vorschlag von Außenminister Genscher an, wonach ein geeintes Deutschland Mitglied der westlichen Allianz bleiben sollte, jedoch eine Stationierung von NATO-Truppen auf dem Gebiet der DDR ausgeschlossen würde. Los Angeles. Der Ölteppich vor der südkalifornischen Küste hat sich weiter ausgedehnt und bedeckt jetzt eine Fläche von mehr als 120 Quadratkilometern. Die Menge an Öl, die am vorigen Mittwoch aus dem leckgeschlagenen Tanker American Trader ausgelaufen ist, war größer als ursprünglich angenommen. Nach Schätzungen der Küstenwache strömten knapp 1.500 Tonnen ins Meer und nicht, wie es zuerst geheißen hatte, nur ungefähr 1.000 Tonnen. An den von Villen gesäumten Stränden bemühen sich Hunderte von Helfern, auf einer Strecke von rund 20 Kilometer in fast ununterbrochenem Einsatz angespülte Teerklumpen und Ölschlick aufzunehmen. Das Wetter? Anfangs wechselnde Bewölkung und vor allem in der Osthälfte Deutschlands noch einzelne Schauer, zum Teil mit Graupeln vermischt. Im Bergland oberhalb etwa 500 Meter und im Alpenvorland als Schnee. In der Nacht nach vorübergehendem Bewölkungsrückgang jedoch erneut von Westen her Eintrübung und zeitweise Regen. Am Montag im Tagesverlauf von West nach Ost Übergang zu wechselnder Bewölkung mit Schauern, im Bergland als Schnee. Tiefste Temperaturen zwischen minus 2 Grad im Südosten und plus 5 Grad im Nordwesten. Höchstwerte 2 bis 7 Grad. Und hier nun die Unwetterwarnung. In der zweiten Nachthälfte in Nord- und Westdeutschland sowie in Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland Gefahr von Orkanböen Stärke 11 bis 12, entsprechend 120 Kilometer in der Stunde aus südwestlichen Richtungen. Führung in Ost-Berlin, der Bundesregierung vorgeworfen, sie wolle das Kabinett von Ministerpräsident Modrow schwächen und damit die DDR-Bevölkerung verunsichern. Eine entsprechende Erklärung gab Minister Ullmann im Namen der DDR-Regierung heute bei den Gesprächen am runden Tisch ab. Die Regierung sei außenpolitisch einer psychologischen Kampagne ausgesetzt, bei der die Kreditwürdigkeit des Landes und damit auch die Volkskammerwahl am 18. März in Frage gestellt würden. Ullmann, der im Kabinett die Bürgerbewegung Demokratie Jetzt vertritt, kritisierte auch, wie Bonn die DDR-Führung über das Angebot einer Wirtschafts- und Währungsunion informiert habe. Dies sei abseits der üblichen diplomatischen Wege über die Medien erfolgt. Der Runde Tisch berät über eine gemeinsame politische Empfehlung für den Besuch von DDR-Ministerpräsident Modrow in Bonn. Den Teilnehmern liegt ein Antrag vor, in dem grundsätzlich eine Währungsunion befürwortet wird. Modrow soll aber nicht legitimiert werden, sie bereits jetzt zu vereinbaren. Unabhängig von allen Verhandlungen soll die Bundesregierung sofort einen Solidarbeitrag von 10 bis 15 Milliarden D-Mark bereitstellen. Die deutsche Frage stand im Mittelpunkt der Vorgespräche zur ersten gemeinsamen Abrüstungskonferenz der Außenminister von NATO und Warschauer Pakt, die heute in der kanadischen Hauptstadt Ottawa beginnt. Nachdem Bundesaußenminister Genscher und sein US-Kollege Baker die NATO-Minister über ihre Beratungen in Moskau informiert hatten, sprachen sich die Vertreter des westlichen Bündnisses gegen die Neutralität eines vereinten Deutschlands aus. Die Minister des Warschauer Pakts lehnten den Verbleib eines vereinten Deutschlands in der NATO ab. Der Sprecher der sowjetischen Delegation Turschkin erklärte, ein vereintes Deutschland müsse entmilitarisiert und neutral sein. Offizielles Thema der Außenministertagung ist der Vorschlag von US-Präsident Bush zur gegenseitigen Überwachung von militärischen Anlagen durch Aufklärungsflugzeuge. Bundesaußenminister Genscher will auf dem Rückflug von der Abrüstungskonferenz in Ottawa in London Station machen. Das Auswärtige Amt in Bonn teilte heute mit, Genscher werde mit Premierministerin Thatcher über die sowjetische Zustimmung zur deutschen Einigung sprechen. Ein genauer Termin für das Treffen sei noch nicht vereinbart. Frau Thatcher hatte sich am Wochenende erneut zurückhaltend zur Vereinigung der beiden deutschen Staaten geäußert und als Voraussetzung genannt, dass die 35 Unterzeichnerstaaten der KSZE-Schlussakte von Helsinki zustimmen müssten. Die Sowjetunion hat sich heute zu Gesprächen über einen Abzug ihrer Soldaten aus Polen bereit erklärt, einen einseitigen Truppenabzug aus der DDR aber ausgeschlossen.